König an der Boss, breiter als Vin Diesel. Ach, was sag ich? Breiter als Tim Wiese. Ich sitz im Cabrio, genieß die Windbrise. Währenddessen stecken deutsche Rapper in ner Sinnkrise. Werfen mir vor, ey, du machst hier einen auf Brickbus. Doch das hat mit Hip-Hop nichts zu tun wie Slipknot. Fickt euch, Fresse, Nutte, wer will uns testen? Kollege der Boss und Majo, die Besten. Von Norden, Süden bis Westen. Penner, deine Chick sagt, wir sind die Freshsten. Adonis Körper wie Lazar angelaufen. Ich fliege nach Katar, mache dabei Erdöl-Deals mit Arabs. Fliege danach weiter zu den Japanern und ficke sie dann weg mit deiner Kickbox-Technik. Big Boss Rap Shit. Penner, guck auf meinem Dick, ist noch von deinem Mädel ein Lipgloss. Fleck dich, Womanizer-Style, Bitch. Ey, der Boss ist kein Heiliger. Guck, zunächst sind Vibes-Bilder zurückhaltend wie Streitschlichter. Doch sitzen die Chicks dann vorn beim Businessmann im Porsche. Ja, dann gehen die Forscher ran, wie in Wissenschaftslaboren. Wollen ficken wie im Porno. Entdecken ihre Libido, der Gigolo im Kimono. Macht Mauerblumen zu Teenie-Hos. Sehen sie mich in Videos, werden ihre Augen riesengroß. Mein Anblick hinterlässt feuchte Schritte wie nasse Sneaker. So. Wir sind bosshaft unterwegs, weil wir im Urlaub sind. Sammeln Kräfte, die wir brauchen, denn die Tour beginnt. Yeah, der Boss und der Banger, wir sind fit und vereint. Du willst die heftigste Show, komm auf der King-Tour vorbei. Und du siehst bessere Körper als auf einer Bodybuilder-Stage. Kollege und Majo, wir servieren beim Promi-Dinner-Way. All die anderen deutschen Rapper sind nur Bitches ohne Style. Du willst die heftigste Show, dann komm auf der King-Tour vorbei, Bitch. Die Sonne scheint übertrieben, ich finde Lady Lover Chicks lieben mich, gewöhn dich ab heute jetzt. Kommt dieser Majo, aka die Schönheit des Deutschraps. Und das unter allen Rappern, Ladies, los schwingt die Palmenblätter. Keine Knickknacks, keine Big Macs, Bitch, jetzt kennst du meinen Weg zu den Sixpacks. Yo, meine Diva, sie will blown in meinem Beamer, ich erdrück sie wie tropisches Klima. Der Banger bekommt 100.000 tolle Gürzer, denn ich hab den Unterwäschemodel-Körper. Und ich hab ein Herz für Frauen, Bitch, sei leise, ich genieß das Meeresrauschen. Erobern was? Ich spiel weibliche Hingabe, sie spreizen die Beine, obwohl ich sie hinhalte. Urlaubsstimmung, Strandpartys, yeah, bitte erwarte heute keine Punchlines von mir. Ich schau zu den Sternen am Himmel, dann schick ich meine Bilder, was ich seh, sind lauter Herzchen auf Instagram. Der Kerl, den die Ladies lieben, gegen mich sind die Körper von Baywatch miese. Und du stehst auf exotische Früchte, ich auf Erotik und exotische Brüste. M von Armani, trag ich Slim Fit, ich nimm die Barbies auf mein Partyschiff mit. Und ist mir ne Bitch zu diskret, spritz ich Moe, bis sie klebt in ihrem Face. Sitze aus Leopard in meinem Cabrio, wie Leonardo DiCaprio. Und ich mach heute Beute, Bitch, sag mir, wer will kein Freund für mich, Emma. Wir sind bosshaft unterwegs, weil wir im Urlaub sind. Sammeln Kräfte, die wir brauchen, denn die Tour beginnt. Yeah, der Boss und der Banger, wir sind fit und vereint. Du willst die heftigste Show, komm auf der King-Tour vorbei. Und du siehst bessere Körper als auf ner Bodybuilder-Stage. Kollega und Majo, wir servieren beim Promi-Dinner-Way. All die anderen deutschen Rapper sind nur Bitches ohne Style. Du willst die heftigste Show, dann komm auf der King-Tour vorbei, Bitch.